Darf ich euch im Namen der Autonomen Antifa Wien recht herzlich zu unserem Vortrag begrüßen. Also kurz zu unserer Gruppe. Also uns gibt es seit 2009 und seit 2010 sind wir dann auch schon Teil des kommunistischen Ums-Ganze-Bündnisses geworden. Und wir wurden hier eingeladen zum Thema Rechtspopulismus und Krise und sollten und wollten auch dazu referieren. Aber für uns als Gruppe brachte diese Fragestellung dann mehrere Probleme mit sich. Erstens wussten wir dann nicht so recht, was wir hier über die Krise erzählen sollen und welche Krise damit überhaupt gemeint ist. Weil meistens, wenn irgendwie so von Rechtspopulismus und Krise die Rede ist, bekommt man den Eindruck, dass die Leute einer mehr oder weniger falschen Faschismustheorie zugeneigt sind, die davon ausgeht, dass es nur in der Krise das Bedürfnis der Menschen gibt, rassistische Ressentiments oder antisemitische Wahnvorstellungen zu teilen. Meistens auch noch mit dieser Theorie verbunden, die Herrschenden würden das bewusst streuen, um von der Krise abzulenken. Es stimmt schon, dass in der aktuellen Krise die Widersprüche zugespitzt werden und somit auch regressive Ideologien zunehmen, welche versuchen, diese Widersprüche autoritär zu versöhnen. Also sei es in der Volksgemeinschaft, dem nationalen Kollektiv oder in der religiös definierten Umma. Jedoch besteht die Gefahr, bei dem Thema Rechtspopulismus und Krise so zu tun, als ob eben nur in der Krise die Menschen solchen Ideologien annehmen, während vor der Krise alles halb so schlimm war. Ein Blick in die österreichische Geschichte zeigt aber, dass auch völkischer Rassismus sowie antisemitische Ressentiments in der österreichischen Gesellschaft weitgehend Konsens waren und sind, auch schon vor der Krise. Und dies verweist auch darauf, dass unter kapitalistischen Bedingungen Krisenhaftigkeit auch etwas Permanentes hat. Also Bedrohungslagen, Ohnmachtsgefühle, Unsicherheiten und eben auch dann regressive Antworten darauf. Also unter kapitalistischen Bedingungen immer gegeben sind. Zweitens ergeben sich beim Begriff des Rechtspopulismus für uns gleich mehrere Probleme. Wir hatten mit diesem Begriff noch nie gearbeitet und somit auch keine Gruppenmeinung zu diesem Thema entwickelt. Und es hat auch einen Grund, warum wir diesen Begriff nicht verwenden. Deshalb werde ich jetzt am Anfang versuchen nachzuzeichnen, warum wir diesem Begriff eher ablehnend gegenüberstehen und warum wir den Begriff des Rechtsextremismus, vor allem wenn es sich auf Österreich und auf die FPÖ bezieht, vorziehen. Dann wird der Genosse kurz auf das häufigst genannte Deutungsmerkmal und Unterscheidungsmerkmal für die Transformation des Rechtsextremismus und auch für die Unterscheidung zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, nämlich die Transformation vom völkischen hin zum kulturalistischen Rassismus eingehen, die Debatte rund um den Begriff des Neorassismus nachzeichnen und sich die Frage stellen, ob dieser neue Rassismus wirklich so neu ist. Und dann wird die Genossin einen geschichtlichen Überblick geben über die Entwicklung und Transformation des Rechtsextremismus nach 1945 in Österreich. Und dann zum Schluss versuchen wir dann aktuell über die FPÖ und Krisennationalismus in Österreich noch so vielleicht gemeinsam noch zu diskutieren. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die bitte gerne stellen. Aber bei längeren Redebeiträgen wäre uns das lieber, wenn es eben nach dem jeweiligen Block gemacht werden könnte. Aber zunächst zur Begriffsbestimmung und zu den Problematiken der Begriffe Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Erstmal vorweg, wir sind uns der Problematik des Begriffs Rechtsextremismus bewusst. Zum einen führt er dazu, dass Nazis nicht mehr Nazis genannt werden und dass ein harmlos klingender Oberbegriff verwendet wird. Zum anderen impliziert er ein Gesellschaftsmodell, das von einer guten Mitte ohne rassistische und antisemitische Einstellungen ausgeht. Wir halten den Begriff aber für notwendig, um unterschiedliche Strömungen gemeinsam begrifflich fassen zu können. Wir beziehen uns hier vor allem auf den Rechtsextremismusbegriff, den das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, also eines der renommiertesten Rechtsextremismusforschungsinstitute, verwendet und der von Willibald Holzer ausformuliert wurde. Das kann man nachlesen eben im Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, das eben vom Dokumentationsarchiv rausgegeben wurde. Und der Text heißt Rechtsextremismus, Konturen, Definitionsmerkmale und Erklärungsansätze. Willibald Holzer verwendet den Begriff nicht im Sinne einer totalitarismus-theoretischen Gegenüberstellung von Rechts- und Linksextremismus, sondern als Terminus, in dem sich unterschiedliche Definitionsmerkmale bzw. Ideologeme zu einem Idealtypus verdichten. Zu diesem Merkmal zählen die Behauptung einer natürlichen Ungleichheit, ein oft biologisch, also im Rückgriff auf die nicht weiter hinterfragbare Instanz Natur, argumentierender Anti-Universalismus und Anti-Egalitarismus, dann das Denken und Handeln in Völkern oder natürlich oder organisch gewachsenen Gemeinschaften, die mit einer unveränderlichen Eigenart, also Identität, ausgestattet werden und dem Individuum als Träger von Rechten mindestens gleichgestellt sind. Ein völkischer, auf gemeinsame Abstammung zielender und integraler Nationalismus, also Volksgemeinschaftsideologie, in welchen die homogene Gemeinschaft zudem oft in Opposition zu den politischen, sozialen und kulturellen Eliten gebracht wird. Ein extremes Ticketdenken, ein Freund-Feind-Schematisierung, eine Neigung zu personalisierender und verschwörungstheoretischer Welterklärung, in welchem man sich gerne zum Opfer macht, und eine nationalisierende, für Österreich eine deutsch-nationale Geschichtsbetrachtung bis hin zu weichen Formen des Revisionismus und NS-Apologie und ein Rassismus oder kultureller Rassismus und oft kodierter Antisemitismus, der eingebettet ist in einen Katastrophendiskurs. Und natürlich auch ein totalitäres Normenverständnis, also eine autoritäre Vorstellung und Ordnungsvorstellung von Gesellschaft. In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass zumindest drei dieser Elemente vorhanden sein müssen, um vom Rechtsextremismus sprechen zu können. Insbesondere wird der Rechtsextremismus bestimmt durch die Behauptung einer natürlichen Ungleichheit, verbunden mit der Trias Gemeinschaftsdünkel, Autoritarismus und Rassismus, Antisemitismus. Die formale Ablehnung der liberalen Parteiendemokratie und eine Verfassungsfeindlichkeit gelten nach dieser Definition nicht als notwendige Voraussetzung, um eine Gruppe oder Position als rechtsextrem zu charakterisieren. Aber warum konnte sich in Österreich ein ganz anderer Begriff des Rechtsextremismus durchsetzen als in Deutschland? Da werde ich jetzt versuchen, so thesenhaft eine Antwort darauf zu geben. Erstmal eine historische Herleitung. Österreich wurde nicht auf einen Anti-Extremismus aufgebaut wie die Bundesrepublik Deutschland, sondern auf einem unter Anführungszeichen antifaschistischen Grundkonsens. Eine verfassungsmäßig verankerte Bekämpfung radikal linker Politik existierte in Österreich nicht. Einher ging dieser antifaschistische Grundkonsens mit der Behauptung, Österreich sei das erste Opfer Nazi-Deutschlands gewesen. Im Wortlaut hört sich das dann so an, also ich zitiere jetzt aus der Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs vom 27. April 1945. In dem Dokument ist vom macht- und willenlos gemachten Volk Österreichs die Rede, welches in einem sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt wurde, den kein Österreicher jemals gewollt hat, jemals vorzusehen oder gut zu heißen instand gesetzt war, zur Bekriegung von Völkern, gegen die kein wahrer Österreicher jemals Gefühle der Feindschaft oder des Hasses gehegt hatte. Also dieser Staatsantifaschismus nach 1945 war zuallererst ein Abwehrmechanismus von Schuld und Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen durch Externalisierung der Schuld und eben der Lüge, selbst Opfer gewesen zu sein. Nächster Punkt. Österreich hatte nach 1955, also nach dem Staatsvertrag, wo Österreich wieder eine souveräne Nationalstaatlichkeit erlangte nach Abzug der alliierten Truppen, keine Westanbindung, war kein NATO-Mitglied, sondern war militärisch und geopolitisch neutral. Ein Antikommunismus war zwar immer in der Bevölkerung existent, natürlich, schlug sich aber nie in die spätere offizielle Staatsdoktrin nieder, die aufgrund der Westanbindung per se antikommunistisch, also auch antiextremistisch hätte sein müssen. Nächster Punkt. Österreich hat keinen postsozialistischen Background wie Deutschland, dafür aber eine doppelt postfaschistische Geschichte. Eine Argumentation, zwei Diktaturen von links und von rechts erlebt zu haben, zieht nicht. Die Opfer der sowjetischen Besatzung sind verschwindend gering gegenüber den Opfern von Nationalsozialismus und Austrofaschismus. Es gibt eine explizite Anti-Nazi-Gesetzgebung in Österreich, nämlich die gegen also nationalsozialistische Wiederbetätigung, das sogenannte Verbotsgesetz. Gleiches gibt es nicht für links. Im Gegensatz zu Ungarn zum Beispiel, wo ja neben Hakenkreuz auch Hammer und Sichel verboten sind. Gesetzlich kann ein Anti-Extremismus nicht durchgehen, sondern muss sich umständlich anderer Gesetze bedienen. So als Beispiel zum Beispiel dieser Mafia-Paragraph, der auf die linke Tierrechtsszene in Österreich angewendet wurde. Insofern gibt es auch rechtstheoretisch keinen Anti-Extremismus. Das Problem an diesem Wiederbetätigungsparagraphen ist, dass Nazi nur genannt werden darf, wer wegen Wiederbetätigung verurteilt wurde. Wer nicht verurteilt wurde und dennoch Nazi genannt wird, könnte Anzeige wegen Verleumdung stellen, was entsprechend häufig geschieht und geschah. Also für uns als autonome Antifa-Gruppe spielt das jetzt nicht so eine große Rolle, aber halt für ja, zum Beispiel das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands schon. Und die Folge war eben, dass es dann einen Ersatzbegriff für noch nicht verurteilte Nazis brauchte. Und das führte eben zu dieser inhaltlichen Ausdifferenzierung des Rechtsextremismusbegriffs nach Willibald Holzer. Die inhaltliche Herleitung. Nach Willibald Holzer ist eben der Rechtsextremismus, der geht nicht von einem Extremismus per se aus, sondern von einer extremen Steigerungsform bürgerlicher Wertevorstellungen wie Volk, Nation, militärische Wehrhaftigkeit, Kernfamilie etc. Eine Linke kann somit nicht extremistisch sein, da sie diese Kategorie nicht zuspitzt, sondern abschaffen will. Radikal-linker Aktionismus geht an die Basiskategorien, also an die Wurzel, ist also radikal. Somit stehen sich die Begriffspaare rechtsextrem und linksradikal unvereinbar gegenüber. Eine wissenschaftliche Hufeisentheorie wie in der BRD existiert in Österreich nicht und ist auch mit dem Rechtsextremismus-Definition nach Willibald Holzer unvereinbar. Insofern ist auch der wissenschaftliche Diskurs nicht gleichsetzend antiextremistisch. Die repressive Herleitung. Der österreichische Staat schützt sich nicht gegen links. Im Gegensatz zur BRD gibt es keine Berufsverbote oder andere Unvereinbarkeiten mit dem Linksextremismus. Bekennende Kommunistinnen können in den Staatsdienst eintreten. Eine Überprüfung der Verfassungstreue für Personen und Vereine findet in diesem Sinn nicht statt. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist verfassungsrechtlich nicht gedeckt. Linke Gruppen können in der Theorie eigentlich nicht verboten werden, da Verfassungstreue kein Kriterium ist. Lediglich rechte Parteien können nach dem Wiederbetätigungsparagrafen verboten werden, was auch in Österreich passiert, häufig. Aber anders in der Bundesrepublik Deutschland, da wurde ja zum Beispiel die KPD wegen mangelnder Verfassungstreue verboten. Und in Österreich war die KPÖ die Gründungspartei der Zweiten Republik, also zusammen mit den anderen großen, also der Volkspartei und der Sozialdemokratischen Partei. Was noch dazu kommt, ist, dass in Österreich, in der Zweiten Republik, gab es keinen militanten Linksextremismus wie die RAF, der eine Gleichsetzung von links und rechts befördert hätte. Also ein kurzes Zwischenfazit. Also wenn wir diese Diskurse betrachten, stehen sich dann beide Rechtsextremismustheorien, also Österreich und Deutschland, gegenüber. Auf der einen Seite haben wir in Österreich so ein staatliches Selbstverständnis eben, dann diese rechtliche Handhabung und den wissenschaftlichen Diskurs, die allesamt gegen Rechtsaußenbetätigung gerichtet sind, aber nicht gegen linken Aktivismus. Diese drei Sphären sind ein Österreich-Spezifikum und kommen in der BRD nicht vor. Insofern kann ihnen für den Rechtsextremismusbegriff argumentiert werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in Österreich die Praxis von Verfassungsschutz und Innenministerium und eine bürgerliche Berichterstattung, die sinngemäß nach dem Hufeisenmodell argumentieren. Das sind wirkmächtige Faktoren, die nicht ausgeblendet werden dürfen. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Kehrseite dieser Hufeisentheorie ein positives Selbstverständnis der guten Mitte ist. Zu diesem Dilemma konnten wir gruppenintern keine einheitliche Position entwickeln, beziehungsweise wir finden auch keinen brauchbaren Ersatzbegriff. Beispielsweise der Neofaschismusbegriff führt zu einer vorschnellen historischen Analogiebildung und der relativen Unbrauchbarkeit des faschismustheoretischen Instrumentariums für die Beschreibung aktueller gesellschaftlicher Prozesse und moderner Artikulationsformen von extrem anti-emanzipatorischen Inhalten. Aber warum jetzt nicht Rechtspopulismus? Der zuletzt beinahe inflationär verwendete Populismusbegriff ist aus mehreren Gründen schillernd und unscharf. Häufig wird so getan, als sei Rechtspopulismus das demokratisch geläuterte, zumindest sehr viel moderatere Pendant zum Rechtsextremismus. Das bringt jedoch weitere Abgrenzungsprobleme mit sich, ohne gleichzeitig mehr terminologische Klarheit zu schaffen. Missverständlich ist der Populismusbegriff insofern, als dafür zwei unterschiedliche Deutungsmuster existieren, die wir jetzt nachfolgend darstellen und kommentieren wollen. Das erste, in der Forschungslandschaft wie in der Fachliteratur klar dominante Deutungsmuster, begreift Populismus als Politikvermittlungsform und Regierungsstil, welcher von Personen, Parteien oder Koalitionen ganz unterschiedlicher Couleur praktiziert werden kann, was man gegebenenfalls mittels der Differenzierung zwischen Links- und Rechtspopulismus zum Ausdruck bringt. Nach herrschender Lehre charakterisiert der Populismus gar nicht die Politik einer Partei, sondern nur die Art, wie sie gemacht oder an den Mann gebracht wird. Rechtspopulismus beschreibt dieser Definition nach das angebliche Phänomen, dass Menschen rechte Positionen einnehmen, um ihre eigene Machtposition zu stärken. Zum Beispiel Politikerinnen, die rechte Parolen verwenden, um dem Volk nach dem Mund zu reden und so Wählerinnenstimmen zu bekommen. Es ist für die Analyse aber vollkommen egal, was eine betreffende Person für Motive hat. Es wird rechtsextrem agiert und argumentiert. Es ist kein Unterschied erkennbar zwischen einem Schauspiel und dem Ausdrücken der tatsächlichen Vorstellung. Daher sollte das Handeln, das von einem rechtsextremen Handeln nicht unterscheidbar ist, auch rechtsextrem genannt werden. Die Bezeichnung eines Parteiprogramms als populistisch ist so wenig aussagekräftig wie der Begriff Protestpartei, weil in beiden Fällen keine Aussage über die dahintersteckende Ideologie getroffen wird. Das zweite Deutungsmuster versteht unter Populismus eine stärker inhaltlich bestimmte Konzeption. Das klingt dann so, Zitat: Als Kern des Populismus bezeichnen Politikwissenschaftler eine demagogische Argumentation, die den kleinen Mann und das einfache Volk gegen das Establishment oder die da oben stellt. Als Feind können Regierungsapparate, Konzerne, Parteien oder Lobbyverbände dienen. Derartige Reden sind sowohl von links wie von rechts denkbar. Rechtspopulisten aber grenzen die Wir-Gruppe nicht nur nach oben, sondern auch strikt nach außen ab. Beispielsweise gegen andere ethnische oder religiöse Gruppen, in Deutschland meist gegen Türken oder gegen Muslime. Soziale Missstände und Kriminalität versuchen sie durch rassische oder kulturelle Besonderheiten zu erklären. Zitat Ende. Mit dieser Definition sind die Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus fließend und eine Differenzierung in rechtsextremistisch und rechtspopulistisch wird in Deutschland vor allem entlang des Verhältnisses zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bestimmt. Das heißt, rechtsextrem kann so nur bestimmt werden, wer sich gegen die Verfassung ausspricht. Die Verwendung des Begriffs Rechtspopulismus führt unserer Ansicht nach oft zur Verharmlosung von rechtsextremen und rassistischen Bewegungen und Haltungen, zum Beispiel wenn die FPÖ in Österreich als rechtspopulistisch genannt wird. Auf europäischer Ebene und in der vergleichenden Parteienforschung ist der Begriff Rechtspopulismus als Klassifizierung durchaus brauchbar. Als ein Kriterium der Abgrenzung soll hier neben der Existenz mehrerer Agitationsthemen und einer möglichst kohärenten und umfassenden Ideologie mit einem bestimmten Traditionsbezug unter anderem das jeweilige, entweder klar distanzierende oder zumeist ambivalente Verhältnis zum historischen Faschismus und Nationalsozialismus betrachtet werden. Als rechtspopulistisch erscheint unter diesem Aspekt und in der Momentaufnahme die norwegische Fortschrittspartei, die dänische Volkspartei, die Liga Nord und so weiter, als rechtsextrem die FPÖ, also spätestens wieder 2005, die Front National, die British National Party, Flams Belang und so weiter. Für diese Unterscheidung, die nicht bedeutet, dass die einzelnen Parteien keine Kontakte oder punktuelle Überschneidungen hätten, spricht auch die Fraktionsbildung im Europäischen Parlament. In der vierköpfigen Fraktion Europa der Demokratie und Freiheit, kurz EDF, zu welcher sich die dänische Volkspartei und Liga Nord mit anderen 2009 zusammengeschlossen hatten, fanden die rechtsextremen Parteien, wie die FPÖ, keine Aufnahme. Daneben zielt der Begriff des Rechtspopulismus oder autoritärer Populismus bzw. Populismus von oben, vor allem auf den politischen Stil, die Formen der Agitation, auf eine spezifische Organisation von Zustimmung und der des Rechtsextremismus auf die Weltanschauung und Inhalte. So betrachtet kann eine Partei durchaus rechtsextrem und rechtspopulistisch gleichermaßen sein, wie dies die FPÖ zwischen 1986 und Ende der 90er Jahre unter Beweis stellte. Das wäre jetzt der Part zur Begriffsbestimmung gewesen. Und wenn ihr da schon Anmerkungen oder Diskussionsbedarf gibt, könnt ihr es jetzt gerne umdrehen. Oder Verständnisfragen, keine Ahnung. Wenn nicht, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit einem Input, der sich so dem Hauptmerkmal der Transformation der extremen Rechten und deren Argumentation und Programm widmet. Also wie schon angemerkt, die Transformation vom völkischen Rassismus zum kulturellen oder kulturalistischen Rassismus. Bevor ich anfange, würde ich euch noch bitten, also wenn in diesem Text so Begriffe wie Kultur und Rasse und Ethnie und so auftauchen, dann gehe ich oder gehen wir von diesen Dingen als soziale Konstrukte aus. Deswegen wäre es gut, wenn ihr euch sozusagen die Anführungsstriche oder das Schräggedruckte oder so dazu denken würdet. Also der kulturelle Rassismus kennt viele Bezeichnungen. Neorassismus, Rassismus ohne Rassen, differenzialistischer Rassismus, kulturalistischer Rassismus. All diese verweisen auf einen neuen Charakter rassistischer Diskriminierung, der den biologischen Rassismus abgelöst haben soll. In dieser Debatte stehen sich grundsätzlich zwei diametral entgegengesetzte Positionen gegenüber. Während die einen vom neuen Rassismus sprechen, beharren die anderen auf dem historischen Kontinuum des Phänomens und betonen die typische Verbindung von Natur und Kultur in der rassistischen Vergesellschaftung. In dieser Debatte werden vorwiegend drei Merkmale genannt, welche die Neuartigkeit des kulturellen Rassismus gegenüber seinen historischen Vorgängern begründen sollen. Diese werden nach einem einführenden Überblick über den historischen Kontext überblicksartig dargestellt werden, um sie in einem darauffolgenden Schritt zu relativieren. Zur Veranschaulichung der Argumentation werde ich auf Texte von Alain de Benoist eingehen, der als einer der Chefideologen der neuen Rechten, also somit als repräsentativer Apologet des kulturellen Rassismus gelten kann. Ja, dann zum historischen Kontext. Der Rassismusbegriff tauchte in den 30er Jahren im deutschsprachigen Kontext auf und war von Anfang an ein kritisch-politischer Begriff, der sich gegen rassistische bzw. antisemitische Politik, wie insbesondere jener des NS, positionierte. Die negative Kulmination der Rassenidee im Holocaust, für welche die industrialisierte, systematische und geplante Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden aufgrund imaginärer Rassenmerkmale steht, hat zu einer grundsätzlichen und tiefgreifenden Erschütterung des Rassenbegriffs geführt. Das wissenschaftliche Material für die politische Diskreditierung und Tabuisierung des Begriffs Rasse lieferte wenig später die UNESCO, welche in einem 1951 verabschiedeten Statement on Race unweigerlich festhielt, dass, Zitat, die biologische Differenz zwischen Menschen innerhalb einzelner Rassen genauso groß sein kann wie die biologischen Differenzen zwischen Rassen, Zitat Ende. Also UNESCO. Bereits wenige Jahre später bemerkten linke Theoretiker und Theoretikerinnen wie Adorno oder Franz Fanon, dass sich der Rassismus in ein neues Gewand gehüllt hätte oder hatte. So merkte Franz Fanon bereits 1956 an, Zitat, der Rassismus, der sich rational, individuell, genotypisch und phänotypisch determiniert gibt, verwandelt sich in einen kulturellen Rassismus, Zitat Ende. Der Kulturbegriff erscheint hierbei als ideales Instrument, da er vordergründig eine klare Abgrenzung zu den überholten und ja, verruchten Rassentheorien bildet. Diese Selbstzensur war insofern ein strategischer Schachzug neurechter Intellektueller, welche darum bemüht waren, die alten Bedeutungen auf neuen Wegen fortleben zu lassen und einen effizienten Begriff in Form des Kulturbegriffs im Kampf um gesellschaftliche Hegemonie ins Rennen zu bringen. Aber was bezeichnet jetzt genau der kulturelle Rassismus? Da würde ich kurz auf drei Merkmale eingehen. Der kulturelle Rassismus ist oder sei nach weitläufiger Meinung vor allem ein Aufgeben alter Begründungs- und Deutungszusammenhänge, die durch neue Inhalte ersetzt worden sind. Der wichtigste und namensgebendste Wandel war der von Rasse zu Kultur als stichwortgebendes Paradigma, der von Etienne Balibar und Stuart Hall beispielsweise als Rassismus ohne Rassen beschrieben worden ist. Der kulturelle Rassismus kommt vorwiegend ohne offene Bezüge auf Natur und Biologie aus und räumt stattdessen den Begriff der Kultur höchste Priorität in der politischen Agenda ein. Es kam also zu einem Paradigmenwechsel, der an die Stelle offener biologistischer Argumentationen das Konzept der Kulturalisierung setzt. Ja. Bei de Benoist hört sich das dann beispielsweise so an, Zitat, ich glaube sogar, dass es für jeden Menschen normal ist, die Kultur, der er zugehört, anderen aus dem alleinigen Grund vorzuziehen, weil es seine Kultur ist und weil er ihr Erbe ist. Aber ich glaube auch, dass wir uns alle der Verteidigung und der Förderung der Kultur widmen können, deren Treuhänder wir sind, ohne deshalb irgendeine andere verachten zu müssen. Hier wird von einer Einteilung der Welt von in sich geschlossenen, klar abtrennbaren kulturellen Einheiten ausgegangen, deren Bewahrung zu einem ethischen Prinzip verklärt wird. Kulturelle Differenzen werden dabei zu dichotomen Gegensätzen essentialisiert, die, wie bei Benoist, so heißt es, weder die Wirkung einer Illusion noch vorübergehende, zufällige oder nebensächliche Merkmale seien. Die Bewahrung von kulturellen Differenzen, die als unerlässlich für die Bildung einer kulturellen Identität sind, wird als existenzielle Aufgabe verstanden und im Dienste der Menschheitsinteressen verortet, so de Benoist, Zitat, der Reichtum der Menschheit liegt in der Persönlichkeitsfindung der Individuen innerhalb der Gesellschaft, der Reichtum Europas liegt in der Persönlichkeitsfindung der Regionen innerhalb der Kultur und der Zivilisation, der sie entstammen. Somit steht er in bester Tradition mit so Leuten wie zum Beispiel Samuel Huntington, der dieses berühmte Buch Clash of Cultures oder Clash of Civilizations geschrieben hat, in dem er die Welt sozusagen in 7 Kulturkreise einteilt und das eigentliche Problem der globalen Gesellschaft das Aufeinanderprallen dieser Kulturkreise sei. Bei diesem Zitat wird auch ersichtlich, dass Kultur in ein diffuses Konglomerat gemeinschaftsstiftender Ideologeme wie Gemeinschaft, Volk und Nation eingebettet ist. Mit Hilfe von Kultur werden so imaginäre Gemeinschaften, wie allen voran das Volk, scheinbar zwanglos natürlich konstruiert. Der kulturelle Rassismus hat sich aus dem Repertoire des multikulturalistischen Antirassismus das Recht auf Differenz ausgebaut und in eine Pflicht zur Differenz transformiert. Dieser Differenzdiskurs behauptet im Gegensatz zum universalistisch-egalitären Antirassismus, ein authentischer Antirassismus zu sein, wie de Benoist ausführt. Zitat, der differenzialistische Antirassismus, der mir der einzig schlüssige von beiden scheint, erkennt seinerseits die Unterschiede an, stellt sich aber gegen deren hierarchische Einordnung. Zitat Ende. Begriffe wie Kultur, Differenz und Identität bilden also den ideologischen Kitt zwischen linken und rechten Diskursen und verweisen auf die ambivalente Komplizenschaft zwischen Multikulturalismus und Neorassismus. Der kulturelle Rassismus kann so in den vom Multikulturalismus bis zur neuen Rechten geteilten Lobgesang auf Differenz einstimmen, die es aufgrund der radikalen Unverträglichkeit der verschiedenen kulturellen Formen auf alle Fälle zu bewahren gilt oder gelte. Denn es liegt, so de Benoist weiter, Zitat, in der Verschiedenheit der Völker und Kulturen der eigentliche Reichtum der Menschheit, Zitat Ende, die aber nicht als Möglichkeit, sondern als kategoriales Prinzip bestimmt werden. Die Biologisierung als zentraler Bestandteil rassistischen Denkens hat sich scheinbar im Neorassismus von den Objekten, also den Betroffenen, rassistischer Diskriminierung auf die Subjekte übertragen. So konstatiert de Benoist zwangsläufig Konflikte im Zusammenleben verschiedener Kulturen oder Ethnien. Zitat, alle Soziologen wissen, dass, wenn zwei Populationen zusammenleben, die sich vom ethnisch-kulturellen Gesichtspunkt aus deutlich unterscheiden, sobald eine gewisse Schwelle überschritten wird, daraus Schwierigkeiten aller Art resultieren. Diskriminierung, Segregation, Kulturverlust, Straffälligkeit etc. Zitat Ende. In einem solchen Zitat wird rassistisches Verhalten in Form von Abwehr und Ausgrenzungshaltungen, es wird somit zu einer anthropologischen Konstante erklärt, die nicht die rassische Zugehörigkeit, jetzt in Anführungsstrichen, sondern das rassistische Verhalten zu einem natürlichen Faktor erklärt. In diesem Kontext ist der Neorassismus auch als Metarassismus beschrieben worden, der eine Erklärung für Ursachen und Gründe rassistischen Verhaltens liefert oder liefern sollte. Dann werfe ich kurz einen Blick auf die drei behaupteten Metamorphosen des neuen Rassismus und werde versuchen, die so ein bisschen im historischen und ideologischen Kontext zu beurteilen. Wenn Rasse als soziale Konstruktion verstanden wird, dann ist sie Produkt und nicht Voraussetzung des Rassismus. Rasse kann insofern verschiedene inhaltliche Füllungen annehmen und ist insofern eine variable Kategorie. Im Neorassismus wird Kultur als Folgebegriff von Rasse in einem solchen Maße essentialisiert, dass er zu einem funktionalen Äquivalent von Rasse wird. In einer derartigen Gebrauchsweise wird Kultur zu einer Art zweiten Natur oder dritter Natur, die als deterministische Erklärung kulturelle Identität als lebenslängliche Grundausstattung versteht. Sowohl Kultur als auch Rasse reduzieren das Individuum zum Repräsentanten einer Totalität, deren angenommene Eigenschaften als angeboren und somit unveränderbar vorausgesetzt werden. Darüber hinaus ist der Begriff des kulturellen Rassismus in hohem Maße irreführend, denn es gibt keinen Rassismus, der nicht auch kulturelle Elemente beinhaltet. Auch das Hauptargument des biologischen Rassismus besteht nicht nur in der Feststellung von somatischen Differenzen, sondern diese werden immer mit kulturellen Wertungen verbunden. In diesem Sinne sollten wir der Genauigkeit halber von einem kulturalistischen Rassismus sprechen. Der unerlässliche Einsatz von Kultur bei der Rassenkonstruktion verweist darüber hinaus auf ein zentrales Dilemma des Rassismus, nämlich der fehlenden Kongruenz zwischen rassistischen Stereotypen und realen Körperwelten. Schwarze Hautfarbe, jetzt alles in Anführungsstrichen jüdischer Plattfuß, Zigeunergen sind alles keine naturgegebenen Fakten, sondern kulturelle Konstruktionen. Entgegen seiner eigenen Beteuerungen ist der Differenzbegriff des kulturellen Rassismus keine neutrale oder unschuldige Kategorie, sondern von Macht- und Herrschaftsansprüchen durchzogen. Insofern verbindet der Neorassismus das Postulat der Verschiedenheit der Kulturen mit einer hierarchisierenden Wertung. Es sind vor allem drei Indizien, welche den herrschaftsförmigen Charakter des neuen Rassismus entlarven und seine ungebrochene Kontinuität zu geschichtlichen Vorgängern aufdecken. In neorassistischen Diskursen wird sozioökonomische Ungleichheit als kulturelle Differenz kodiert. Also die Kulturalisierung sozialer Ungleichheit ist eine Entpolitisierung gesellschaftlicher Konflikte. Hierzu schreibt Heribert Schiedl, einer der Rechtsextremismusforscher aus dem Dokumentationsarchiv: In diesem Gesellschaftsbild bestimmen weder Interessenlagen oder Widersprüche gesellschaftliches Sein und Handeln, sondern ausschließlich die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Kultur. Somit werden soziale Konflikte als kulturelle Differenzen umschrieben. Im gegenwärtigen Kulturalismus haben sich Forderungen nach Gleichheit und Gerechtigkeit verabschiedet, indem sie durch das kulturalistische Recht auf Eigen- und Besonderheit ersetzt wurden. In diesem Punkt müssen sich Multikulturalismus, also von links, als auch kultureller Rassismus den Vorwurf der sozialen Apologetik gefallen lassen. Darüber hinaus ist der Kontext des neorassistischen Differenzdiskurses von zentraler Bedeutung. Durch seinen Bezug auf Immigrations- und Einwanderungsdebatten fungiert die Pflicht zur Differenz als Legitimationsfolie für Abschottungs- und Ausschlusstendenzen der westlichen Gesellschaften. Durch den flexiblen Charakter von Kultur kann ein ganzes Spektrum rassistischer Praktiken je nach Kontext und Interesse aus dem Differenzpostulat abgeleitet werden. Von der ethnopluralistischen Forderung nach einer strikten Trennung der Kulturen bis hin zu Assimilationsvorstellungen, die nicht viel weniger sind als ein Einschluss in Form eines Ausschlusses. Während die neorassistischen TheoretikerInnen von sich behaupten, die Interessen der Menschheit, also universale Anliegen, zu vertreten, wird bei einem näheren Blick deutlich, dass das Recht auf Differenz durch und durch von partikularen Motiven durchzogen ist. Der Differenzdiskurs knüpft das Recht auf materielle und symbolische Ressourcen an kulturelle Zugehörigkeit und versucht, ein rassistisches Herrschaftsverhältnis zu legitimieren. Der sich heterophil gebärdende Bezug auf kulturelle Differenz ist also nichts anderes als eine Verschleierung des Herrschaftsanspruchs und der Privilegiensicherung. Das klingt bei Benoit so. Zitat: Es ist also Zeit, den anderen zu erkennen und daran zu erinnern, dass das Recht auf Verschiedenheit ein Prinzip ist, das als solches nur durch seine Allgemeinheit gilt und das selber in den allgemeinen Rahmen des Rechts der Völker und Ethnien Platz einnimmt. Recht auf kollektive Identität und Existenz, Recht auf Sprache, Kultur, Boden und Selbstbestimmung, Recht in der Heimat zu leben und zu arbeiten, Recht auf natürliche Ressourcen und Schutz des Marktes und so weiter. Zitat Ende. Wer behauptet, dass nur diese, also es hätte so sozusagen die Übertragung der Stereotypisierung von den Betroffenen des Rassismus hin zu den Subjekten gegeben, übersieht den identitätsstabilisierenden Charakter dieses Rassismus. Vorstellungen über die kulturelle Unterlegenheit der anderen implizieren immer auch die Sichtweise des eigenen. Also wenn ich eine Kultur als minderwertig beschreibe oder als barbarisch oder als unzivilisiert, geht damit immer einher, dass ich meine eigene Identität als das genaue Gegenteil dessen konstruiere. So formulierte das zum Beispiel Albert Memmi. Diese Wertung, also Zitat, diese Wertung enthält implizit oder explizit eine zweifache Stoßrichtung. Sie zielt darauf ab, die Überlegenheit des Opfers und die Unterlegenheit des Opfers und die Überlegenheit des Rassisten zu beweisen. Mehr noch, sie beweist das eine durch das andere. Die Unterlegenheit der schwarzen Rasse bedeutet automatisch die Überlegenheit der Weißen. Darüber hinaus ist auch die Behauptung, der neue Rassismus sei im Gegensatz zu seinen Vorgängern eine Art Metarassismus problematisch. Der oder die Rassistin empfindet ihre eigene Abwehr- und Ausgrenzungshaltung niemals als ethisch oder moralisch verwerflich. Vielmehr werden diese als notwendige Konsequenz rassistischer Überzeugung gedeutet. Der koloniale Rassismus, das Zeitalter der Aufklärung, illustriert als historisches Beispiel in hervorragender Weise, wie das moderne Fortschrittsdenken in Verbindung mit einer klassifikatorischen Skala die zivilisatorische Mission der kolonialen Mächte als notwendigen historischen Vorgang deutet. Die soziale Konstruktion von Rassen sollte den unterschiedlichen Entwicklungsgrad der Menschheit verkörpern und diente somit als Legitimation für Kolonialismus. Das, was bis jetzt gesagt wurde, hat sich ausschließlich auf die sprachliche oder ideologische Ebene bezogen und hat aktuelle Praktiken, also aktuelle rassistische Praktiken, wie sie zum Beispiel unter dem Stichwort Festung Europa diskutiert werden, ausgeklammert. Durch diese Auslassung sollte man vorsichtig mit Aussagen über den verändernden Charakter des Rassismus umgehen, der sich sowohl in der theoretischen wie auch in der praktischen Dimension niederschlagen müsste. Hierzu nur noch mal ein Zitat von Etienne Balibar. Muss man solchen Rechtfertigungen, die immer dieselbe Struktur bewahren, die Struktur jedes Recht zu verweigern, auch wenn sie aus der Sprache der Religion in die der Naturwissenschaft oder aus der Sprache der Biologie in die der Kultur und der Geschichte überwechseln, solange sie zu denselben Taten führen, überhaupt eine derartige Bedeutung zuschreiben? Zitat Ende. Neben den skizzierten Kritikpunkten bei der Analyse des kulturellen oder kulturalistischen Rassismus darf man nicht den Fehlschluss ziehen, dass der biologisch argumentierende Rassismus seine gesellschaftliche Relevanz vollständig verloren hätte. Dieser findet nach wie vor Einzug in die Agenda neofaschistischer und rechtsextremer Parteien, als auch in den Alltagsverstand. So werden nach wie vor somatische Merkmale, wie beispielsweise die Hautfarbe, für rassistische Klassifikationen herangezogen. Der Terminus Neorassismus birgt meiner oder unserer Einschätzung nach mehr Gefahren, als er Innovationen beinhaltet. Gerade aufgrund der Beschaffenheit des Neorassismus als einem indirekten Rassismus, der sich über Symbole und Codes artikuliert, ist der Verweis auf den repressiven, ausschließenden und machtförmigen Charakter des neuen Rassismus von zentraler Bedeutung. Das propagierte Auskommen ohne Hierarchiebildung kritiklos zu übernehmen, würde bedeuten, dass man dem Verwirrspiel des Neorassismus sozusagen verfällt oder aufsitzt. Der Kulturbegriff des Neorassismus basiert auf einer Definition ex negativo und ist in einem diffusen Komplex von gemeinschaftsstiftenden Ideologien wie Volk, Nation, Staat, Heimat eingebettet. Wenn also die Analyse des kulturellen Rassismus nicht auch mit einer generellen Kritik an ideologischen Vergemeinschaftungsformen, wie insbesondere dem Nationalismus und der kapitalistischen Produktionsweise verbunden wird, scheitert jeglicher emanzipatorischer Anspruch. In diesem Sinne würde ich das mit einem Plädoyer Jost Müllers beenden, Zitat: Der Schritt von der zweifellos notwendigen Theorie der Nationform zur praktischen Anerkennung der Nation als der verewigten Form des Politischen bedeutet die freiwillige Unterwerfung unter die nationale Ideologie. In diese Ideologie aber sind, vor dem Hintergrund der Migrationsprozesse der Gegenwart, die Artikulationen des Neorassismus eingegliedert. Wer vorgibt, Nationalismus und Rassismus ließen sich in diesem Kontext auseinanderhalten, spielt unwillkürlich den Protagonisten der neuen Rechten in die Hände und befördert deren Strategie der Renationalisierung und Kulturalisierung von Politik. Zitat Ende. Dazu jetzt schon. Das ist eher eine Anmerkung. Also am Anfang kam der Satz, der Neorassismus, kultureller Rassismus löst den biologischen Rassismus ab. Da würde ich ganz klar widersprechen, weil wenn Sie freiwillig kommen immer noch mit der Blut- und Bodenideologie, dass ein Volk nur auf seinen Boden gedeihen kann, sozusagen, und Critical Whiteness ist ja auch noch ein relativ junges Thema, wo es darum geht, wie wir mit unseren Privilegien, die wir als hellhäutige Menschen haben, umgehen. Und also der ersetzt den biologischen Rassismus vielleicht in manchen Teilen, aber der löst ihn nicht ab. Als kleine Ergänzung könnte man noch, kann noch andere Sachen sagen, wir vielleicht auch später, aber zu diesem biologischen Rassismus kann man ja feststellen, dass der heutige bürgerliche Gesellschaft auch noch sehr verbreitet ist. Beispielsweise, wenn es jetzt nicht direkt um Hauptwaffen geht, sondern um die Legitimation unterschiedlicher Gehälter oder unterschiedlicher Bildungserfolge, wird ja immer darauf verwiesen, dass es nicht nur die Herauskristallisierung der natürlichen Intelligenz und der zu den Kindern passenden Rolle ist. Sektor arbeitet und zu tun hat, das fällt ja vielleicht auch, dass das immer die Aufgabe des Pädagogen ist, herauszufinden, was biologisch im Kind steckt. Und dementsprechend werden dann die gesellschaftlichen Rollen verteilt, dass sie dadurch dann auch in ihren unterschiedlichen Gehältern und unterschiedlichen Lebensarten legitimiert. Und das ist ja im Grunde dieselbe Logik, die man auch gegen Farbig oder gegen sonstig ausgesuchte Kategorien verwenden kann, um den Dorf auszuhalten. Also würde ich auch mit Hinweis auf den ganz alltäglichen biologischen Rassismus in unserer Gesellschaft stark machen, dass das keinesfalls eine Aussterbekategorie ist. Und es ist ja auch was, wo die Rechten, was, also eine Art zu denken, wie man rechtes Extrem einfach aktivieren braucht, die in den Menschen präsent ist, aus solchen Diskussionen, wenn es darum schwarz ist quasi dazu die Frage, wurde jetzt allgemein festgestellt, dass nach wie vor auch den biologischen Rassismus natürlich, die Leute, die das gebrauchen, unterscheiden es nicht so genau, die nutzen beide Argumentationen. Ich wollte heute fragen, ist es jetzt mit dem Gefühl zum Beispiel, da gab es ja diese Kampagne, das habe ich in Berlin mitbekommen, mit dem Wiener Blut, also wo halt sozusagen offenbar auch von Sprache als Tabubuch dieses Blutding hier benutzt wird. Und ist ist das normal oder benutzen die jetzt wieder stärker dies? War es vorher eher kulturalistisch oder wie ihr das bei denen sehen? Ja, das ist natürlich schwierig, weil es halt, also auch die FPÖ schon immer auch ein sehr heterogenes Spektrum von der extremen Rechten umfasst hat. Also man hat natürlich auch, also man hat auch Neonazis in dieser Partei. Also das ist, also das, was du angesprochen hast mit diesem Wiener Blut, also das wurde dann nicht irgendwie so als Blut- und Bodenideologie versucht zu rechtfertigen, sondern also Wiener Blut, das bezieht sich ja auf den Lied. Schmäh. Ja, auf den Wiener Schmäh und so, auf die Wiener Eigenart. Und dann hat er gemeint so, nein, da geht es jetzt nicht darum, so, das ist jetzt das Wiener Blut, so, das geht um wir Wiener und das ist halt dann schon irgendwie eine kulturell gedachte Gemeinschaft. Wir Wiener haben halt so gewisse Eigenarten, die es zu verteidigen gilt, aber jetzt nicht biologisch bestimmt, sondern so auf diese Eigenarten, die man halt in Wien lebt, dann so bezogen. So. Also das hat er dann irgendwie so auch geantwortet, aber natürlich ist dieses Mittel des Tabubruchs, also in Österreich auch sehr erfolgreich, weil weil die Grenze der Sagbaren auch immer weiter nach oben gedrückt wird. Also mit diesen ganzen, also in den 90er Jahren so Andreas Mölzer von der FPÖ von der Umvolkung geredet hat, hat es einen Aufschrei gegeben. Das passiert dann immer so, es gibt einen kurzen Aufschrei, eine kleine gesellschaftliche Debatte, dann verschwindet das. Und ab dann ist dieser Begriff, findet dann aber auch Einzug. Also das ist dann sagbar. Also beim nächsten Mal, wenn die Umvolkung erwähnt wird, das war jetzt gerade vor kurzem wieder mal, wo irgendwie von der Umvolkung gesprochen wurde, von der FPÖ, dann interessiert sich kein Mensch dafür. Umvolkung ist, kommt eigentlich aus, also ist eigentlich Begriff des Nationalsozialismus, der sich bezogen hat auf slawische Gebiete, die NS-Deutschland versucht hat umzuvolken. Die FPÖ, also halt deutsch zu machen so. Und also die FPÖ hat diesen Begriff dann verwendet in den 90er Jahren, um zu sagen, so jetzt findet eine Umvolkung statt gegen die Österreicher, also durch die Einwanderung. Genau. Also würden wir sagen, es bewegt sich wieder mehr, wenn die Grenze steigt, ist sagbar. Dreht es sich wieder mehr in Richtung wirklich den offenen alten Rassismus herauszulassen? Oder, ist schwer zu sagen. Kann man jetzt drüber spekulieren, was so die Gründe dafür sind, für solche Aussagen, wie dieses mit dem Wiener Blut, aber zumindest würde ich nicht sagen, dass es sich wieder hin zu so einem zum biologistischen Rassismus verschiebt, weil eben doch diese Art der Argumentation, auch wenn die Grenze des Sagbaren weiter steigt, also das ist, denke ich mal, absolutes No-Go. Also das ist denen auch bewusst, dass wenn man diese Schiene fährt, dass man dann wirklich nur noch die wirklich überzeugten Neonazis hinter sich stehen hat. Und hier geht es dann nämlich auch so um politische Strategie, dass man mit diesem unsere Einheit als Kultur, wir müssen unsere Kultur schützen vor der Übervölkerung, wie du es gesagt hast. Da geht es ja auch darum, sozusagen bestimmte Wählerinnenschichten und Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Und ich glaube schon, dass Teile der FPÖ-Wählerinnenschaft sich durch so eine wirklich biologistische, rassistische Äußerung sehr abgeschreckt fühlen würden. Das eine Zitat, was du gefragt hast, ich weiß nicht, wie das war, da wo es um diese verschiedenen Populationen geht und wenn die zu eng zusammen sind, dann gibt es Beef so. Für mich klang das schon recht biologistisch. So mit Populationen, also das passt ja irgendwie auch wieder. Das ist ein Bezug zur Natur. Ich glaube, es ist notwendig zu sagen, dass es gibt Fakt kein biologischer Begriff für den Rassismus. Es ist nicht ein biologisches Phänomen. Als Biologe sagen, dass jede andere Spezies wird nie von Rassen sprechen, wenn die genetischen Differenzen so gering wären. Also ich nehme an, dass es festgefahren war, weil es damals den Terrorismus bedingt hat. Und dieses kulturelle Beziehung und dieses biologische Beziehung sind unzertrennlich, wenn der biologische Luger bedient, die kulturelle Notwendigkeit, dann wird es fortgesetzt. Ja. Es ist einfach kein Grund auf Biologe vom Rassen zu sprechen, innerhalb von uns sagen. Eine ganz andere Frage. Ich war in Wien, als AIDA gestorben ist. War das für die Partei ein Problem, dass er schon schwul zu sein? War das für die Rechtsextremisten in Österreich problematisch? Und gibt es viel Gaben in die Rechtsextremisten? Ich weiß nicht, ob das dann, also es kommt dann eigentlich noch so ein Input-Referat über die Geschichte der FPÖ, ich weiß nicht, ob das jetzt da jetzt unterfällt, okay. Das kann man das dann noch vorziehen aus dem Teil da. Ja, ja. Also es kommt vielleicht später dann eh noch ein bisschen genauer, aber also. War ich fand es super komisch. Ich meine, ja. Es war nicht nur darüber diskutiert, aber es war offensichtlich klar, dass ein Liebesbeziehung zu einem Tipp vorhanden war, weil er geweint hat im Fernsehen und ich dachte, okay, super, jetzt wird es spaßig. Also für die rechtsextreme Szene in Österreich war das insofern kein Schlag, also irgendwie der Tod von Jörg Haider, weil ab 2005 die FPÖ sich gespalten hat, also unter Jörg Haider, da wurde das Bündnis Zukunft Österreich gegründet, das eben wieder na, so eine, das könnte man vielleicht als so eine liberalere Form des, also also eine rechtsliberale, nationalkonservative Partei ist. Und das hat natürlich zu sehr viel Unmut gesorgt, nämlich der Kern der FPÖ ist ja noch immer und war schon immer das deutschnationale völkische Lager, also Burschenschafter. Und die FPÖ wurde wieder entliberalisiert, also nachdem Jörg Haider mit seiner Clique das neue, die neue Partei gegründet hat. Und das war dann die Strache FPÖ, also wie sie heute auch existiert. Also wieder die entliberalisierte FPÖ, wo wieder die Burschenschaften an die Macht gedrängt haben und die Führung übernommen haben und dementsprechend auch ganz anders auftreten wie jetzt Jörg Haider. So, ne? Der ist sicher so gewandelter oder moderater Rechtspopulist gibt. So, ne? Aber ja, also das war trotzdem ziemlich krass, also was da in Österreich und vor allem in Kärnten, wo er Landeshauptmann war, abgegangen ist. Also ich habe noch nie erlebt, dass es ein Staatsbegräbnis für einen Landeshauptmann gibt. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland, wenn irgendwie so ein Ministerpräsident wegstirbt, dann kommt doch nicht der Bundespräsident und keine Ahnung, das ganze Bundesheer und macht da einen großen Trara und also ja. Also war schon so Führerfigur, aber jetzt nicht für die extreme Rechte. Und was war die andere Frage? Ah, die Frauen. Ja. Also man könnte schon sagen, dass einfach so der Rechtsextremismus nicht immer eigentlich ein männerdominantes, also eine männerdominierende Szene ist. Und man kann auch sagen, so je rechter, desto männlicher. Also, keine Ahnung, also wenn man so FPÖ oder so anschaut, sind natürlich auch, also es gibt auch Frauen. Also und wenn man dann immer, je rechter das wird, desto weniger auch, also desto männlicher wird das Ganze. So. Und halt dann im Neonazismus ist es halt wirklich dann einfach so also ein Männerpunkt, ja, also wie die Burschenschaften es ja auch darstellen, so exemplarisch. Wobei man dazu auch sagen muss, dass es, also es gibt auch Mädelschaften. Also mit denen spielen die Burschenschafter halt nicht gerne, aber also die stehen ihrem männlichen Pendant sozusagen, also ideologisch stehen die denen in nichts nach. Das sind genauso Nazis wie die Burschenschafter auch. Also sie sind marginaler und sie werden nicht so wahrgenommen, aber also es gibt auch sehr stark rechtsextreme Frauenverbände. Wer war denn zuerst? Also genau dazu, also ist es, legst du das mit Fakten, dass es weniger Frauen sind, oder ist das das normale Gefühl in der Nazi-Szene? Weil also in Deutschland zum Beispiel wird die NPD damit, dass sie den höchsten Frauenanteil nach den Grünen hat, was sie wählermäßig und parteimäßig auch hat, auch in der Nazi-Organisation. Frauen treten dann auch anders auf, werden anders wahrgenommen und also die Wirtschaft nicht auch mal raus kann, aber werden anders wahrgenommen. Zu sagen, dass es desto mehr rechts ist, desto weniger Frauen ist, finde ich schon auch eine gefährliche These, weil die sehr viel ausblenden müssen. Besonders, also meiner Meinung nach, jetzt nach dem auf ob das nicht so ein Gefühl ist von ja, Männer was zum Neonazismus und klar, die Grünen in der Demo-Fondation sind meistens Männer, aber wie viele Frauen trotzdem dabei sind und Heimatfront und zu Hause Kinder ziehen machen, ist trotzdem eine beachtliche Zahl, also zumindest für Deutschland. Ja, meine Frage geht auch dahin. Dass die Rolle der Frau in der Szene jetzt, also ich weiß nicht, wie die in Österreich eben ist, dass die ja, also für Deutschland kann man ja sagen, eine sehr, sehr wichtige Rolle anspielt, weil sie ja dieses ganz klassische Frauenbild konservativ abgibt. Wie ich eben schon sagte, in Kindererziehung zum völkischen Nationalismus eben auch und von Grund auf, ja, und dann eben auch dort auch mit ländlichen und Bezug zur Natur, da gibt es ja auch diese Hefte, die jetzt mit denen sprechen. Das wollte ich eben einmal das. Und da war ich noch eine Frage, die identitäre Bewegung, welche Rolle spielt die bei euch in Österreich? Spielt überhaupt eine oder wie ist der Weg? Wie schätzt ihr das ein? Ich wollte auch noch was zu diesem, ich habe die These auch gewagt mit den Frauen und den extremen Rechten. Aber ich wollte nur noch mal fragen, ihr hattet jetzt noch einen Teil, oder? Den ihr eigentlich referieren wolltet. Und das ist das Thema des Sexismus in Österreich? Nach 45. Ja, geschichtlicher Abriss und FPÖ. Genau. Ich muss nur eine Frage, also wenn wir jetzt weiter diskutieren oder danach, weil ich glaube, das vermisst sich so ein bisschen. Ich hätte auch noch so Anmerkungen, aber weiß ich nicht, ob ich jetzt anfangen soll. Sollen wir das dann so nachmachen? Oder keine Ahnung. Aber nur so ganz kurz zu diesem, das war vielleicht ein bisschen missverständlich, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass das, also je rechter es wird, desto weniger Frauen da drinnen sind, also jetzt so empirisch gesprochen, sondern eher so nach dem Männlichkeitsprinzip her. Also keine Ahnung. Das ist irgendwie verständlich. Also so Mann, männlich, halt neonazistisch. Also eher so das Prinzip von Männlichkeit. Genau, und das rigidere Vorstellungen auch. Also das wird halt, je rechter das wird, desto auch männlicher. Also nicht empirisch gesehen, sondern einfach das Prinzip und die Ideologie. Dass da Frauen auch partizipieren, das stimmt. Und das wird auch im Großteil der Antifa-Bewegung auch unglaublich arg vernachlässigt. Ne? Also, das stimmt. Da hinten war zuerst, glaube ich. Ich meine, ich nochmal auf den Feminismus, es gibt ja rechten Feminismus, ich weiß nicht, was das Feminismus ist, zumindest zum Beispiel in der Extremen, das ist ja inzwischen auch verbreitet, tatsächlich auch so argumentiert wird, so antisemitisch, dass gesagt wird, die Juden haben ja erst die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern gebracht, die sind ja schon miteinander, also gibt es ja auch so Störungen, die das sagen, die jetzt sagen, weiße Frauen und Männer sollen gleichberechtigt sein, alle anderen sind dann nicht gleichberechtigt. Das ist ja auch in der sehr extremen Rechten. Was ja nochmal ein anderes Männlichkeitsbild ist als dieses klassische Formblatt. Kommt ihr auch noch zu dieser Braun-Esoterik-Szene, die sich ja wirklich so rumschwappt und sich überall eindruckt? Diese Freiwörter und so ein Kram? Das war jetzt nicht der Plan. Ich dachte, ich würde auch so ein bisschen mit Armen sprechen. Ich fände es ja persönlich ganz gut, wenn ihr jetzt weitermacht und den Rest vielleicht danach besprechen. Ja. Okay. Oder ist das doch klar? Nein, also immer noch ein Punkt, das wäre so kurz davor zu letzter, also ich werde es versuchen. Weil die das halt von der Frau oder so, vielleicht wird es auch diese Bestimmung, da kann ich mir vorstellen, dass in Österreich vielleicht auch gerade stärker ist, gegen dieses liberal-national. Na gut, dann kommen wir zum dritten Input. Und zwar geht es da um den geschichtlichen Abriss nach 45. Also der war ja grundsätzlich anders als in Deutschland, was da passiert ist nach der Beendigung des Nationalsozialismus. und danach eben noch zur Geschichte der FPÖ bzw. dann auch BZÖ. Und zwar nach der Befreiung Österreichs im Jahr 1945 hat sich der Rechtsextremismus in den darauffolgenden Jahrzehnten begonnen zu reorganisieren. Diese Reorganisation war sehr stark geprägt vom Umgang Österreichs mit der eigenen Vergangenheit und deren Bewältigung. Und zwar wurde, also galt Österreich nach der Zerschlagung des Dritten Reichs als erstes Opfer der Nationalsozialisten, wie der Genosse vorhin schon gesagt hat. Und dieser Opfermythos spiegelte sich dann eben wieder in dieser Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs, wo eben vom macht- und willenlos gemachten Volk Österreichs die Rede war. Und die Gründerväter der Zweiten Republik betonten dann in den Jahren nach der Befreiung immer wieder diese Rolle des Widerstands bei der Befreiung Österreichs und ignorierten die Begeisterung hunderttausender Österreicherinnen für das Großdeutsche Reich eben komplett und die Beteiligung der österreichischen Nazis am Völkermord. Und nach dem Ende des Krieges wurde dann eigentlich nur auf Druck der Alliierten eine Entnazifizierung trotzdem beschlossen. Mit dem Verfassungsgesetz vom 8. Mai wurde dann die NSDAP sowie jede Neugründung und Wiederbetätigung in ihrem Sinn verboten und die Entnazifizierung auch in Angriff genommen. Aber angesichts des Umfangs der administrativ-bürokratischen Vorgangsweise und des ab 1946 schon wachsenden Unwillens der österreichischen Politiker war diese Entnazifizierung einfach komplett zum Scheitern verurteilt. Im Endeffekt wurden die meisten österreichischen Nazis als Mitläuferinnen eingestuft und die Bestrafung fiel meist milde aus und die Bestrafungen waren zum Beispiel ein Beitritt zu einer Partei hat schon genügt, um als entnazifiziert zu gelten oder eine Geldspende an diese. Schon 1945 begann dann eine grundlegende politische Klimaänderung sich zu vollziehen, die ohnehin vorwiegend bloß verbal bekundeten antifaschistischen Geist von 1945, unter Anführungszeichen, bald ein Ende bereitete. Im Zuge des einsetzenden Kalten Krieges zwischen Ost und West wurde der Antifaschismus recht schnell durch einen militanten Antikommunismus ersetzt. Die Nationalsozialisten, die ja stets die Vorkämpfer des Bolschewismus als die Vorkämpfer gegen den Bolschewismus aufgetreten waren, wurden dann natürlich wieder aufgewertet und die Wiedererlangung des Wahlrechts schon 1949 dann von den Großparteien umworben. Die Integration dieser ehemaligen Nationalsozialisten hatte für diese aber überhaupt kein Abrücken von ihrer Weltanschauung zur Bedingung. Nicht sie, sondern die integrierenden Parteien haben sich dann verändert und unter diesen günstigen Bedingungen der Nicht-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem österreichischen Beitrag daran konnte sich das dritte Lager, die fast vollständig im Nationalsozialismus aufgegangenen Deutschnationalen wieder formieren. Und im Zuge dessen ist dann 1948 der Verband der Unabhängigen, also der VDU, vor allem als Auffangbecken für die ehemaligen, also NSDAP-Mitglieder, gegründet worden. Infolgedessen bildeten sich nach und nach verschiedene Organisationen, die ein breites politisches Spektrum von kaum verhüllten Neonazismus bis zu gemäßigten Deutschnationalismus umfassten, dabei hat es sich größtenteils einfach um Wiedergründungen gehandelt, die von Gruppen und Verbänden, die nach 1945 eigentlich verboten wurden. Manchmal unter anderem Namen, aber auch nicht alle. Neben denen gründeten sich dann auch noch zahlreiche Verbände zur soldatischen Traditionspflege, allen voran die bis heute bedeutende Kameradschaft 4, ein Zusammenschluss von ehemaligen Waffen-SS-Männern und die von dieser dominierten Ulrichsberg-Gemeinschaft. Also wer schon mal vom U-Berg-Protest gehört hat in Kärnten, das richtet sich dagegen. Mit dieser de facto Legalisierung des Rechtsextremismus wurden die unmittelbar nach 1945 entstandenen illegalen Neonazi-Organisationen wie etwa die 1948 zerschlagene terroristische Werwolf-Gruppe des Grazers Theodor Susek hinfällig. In den Jahren 1955 und 1956 ging dann nach heftigem Richtungsstreit die Freiheitliche Partei Österreichs aus dem VDU hervor, also die FPÖ. Und der zurückgetretene Parteigründer des VDU, der dem liberalen Übel zuzuzählen war, Herbert Kraus, seien da im Gründungsparteitag der FPÖ die, Zitat, lang vorbereitete Machtübernahme durch einen kleinen Kreis von Rechtsextremisten und ehemaligen Nazi-Führern. Zitat ist aus der Wiener Zeitung von 1956. Und tatsächlich wurde ja die FPÖ als deutschnationale und weit rechts stehende Partei gegründet, die ehemalige, zum Teil schwer belastete Nationalsozialisten führende Positionen einnahmen. Mit Anton Reinthaler trat ein hoher NS-Funktionär an die Spitze der FPÖ. Er war eben ein Mitglied der Landesleitung der NSDAP in Österreich und SS-Brigadeführer. Genau. Die 1959 wurde dann bei der Schillerfeier, also beim 200. Geburtstag, die Öffentlichkeit erstmals mit dem massiven Auftreten rechtsextremer Gruppen bzw. Jugendgruppen konfrontiert. Zum Teil in Nazi-Montur sind die da durch mehr als 1000 Rechtsextremisten über die Wiener Ringstraße gezogen, wo kurz zuvor eine ganze Reihe von nazistischen Jugendorganisationen, also zum Beispiel Bund Heimattreue Jugend, Arbeitsgemeinschaft Nationaler Jugendverbände Österreichs, eben behördlich aufgelöst wurden. Ein Jahr zuvor, also 1958, folgte dann Friedrich Peter an die Spitze der FPÖ und der war eben Angehöriger der berüchtigten 1. SS-Infanteriebrigade, was inner- und außerhalb der Partei als eine Garantie für Kontinuität verstanden wurde, was aber nicht so war, weil die Beteiligung im parlamentarischen Leben und sein Wunsch, aus dem politischen Absatz herauszukommen, führten ab 1960 dann zu taktischen Anpassungen und auch zu echten ideologischen Veränderungen der FPÖ, weil er die Notwendigkeit erkannte, Zitat, auch mit Freimaurern und Juden am selben Tisch zu sitzen, Zitat Ende, und sich deshalb um ein liberaleres Image der FPÖ bemühte. Der allmähliche Wandel der FPÖ ging im Wesentlichen ohne größere innerparteiliche Konflikte vor sich. Lediglich eine kleine Gruppe war da dagegen. Und Hans Clement, zum Beispiel der Wiener Landesobmann und Gemeinderat, lehnte, Zitat, eine Koalition mit dem Juden Kreisky ab und wurde dann aus der FPÖ auch geworfen im Zuge des Wandels. In den 60er Jahren, also kurz darauf, gab es dann immer wieder aufsehenserregende Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher. Dabei ist es einfach immer wieder zu lautstarken Sympathiebekundungen für die Angeklagten durch Teile der Bevölkerung gekommen und abgesehen davon endeten die Prozesse einfach mit Freisprüchen oder sehr milden Urteilen. Und die Strafen, die direkt nach dem Krieg verhängt wurden, sind teil- und etwas strenger ausfielen damals noch, wurden 1958 durch ein Amnestiegesetz einfach wieder aufgehoben und stark verkürzt, die allermeisten. Dann Mitte der 60er strebte die Justiz keine Prozesse mehr gegen NS-Täter an, und zwar aus dem Grund, um das Image Österreichs im Ausland nicht durch die für freigesprochene NS-Kriegsverbrecher applaudierende Österreicherin zu beschädigen. Und 1967 verließ dann ein rechtsextremer Kern von FPÖ-Funktionärinnen die Partei und schloss sich teilweise der von Burschenschaftern von dem Norbert Burger, Olympia-Burschenschaft, gegründeten neonazistischen nationaldemokratischen Partei NDP an. Die Gründung der NDP war Ausdruck der Unzufriedenheit des rechtsextremen Lagers mit dem liberalen Kurs der FPÖ und der FPÖ-Spitze. Doch, also ganz wurden die Brücken zur Mutterpartei nie abgebrochen, insbesondere über den Burger Anfang der 50er Jahre mitbegründeten und angeführten Ring Freiheitliche Studentinnen, RFS, und den Freiheitlichen Akademikerverband, FAV, lieferten die Kontakte mit der FPÖ verbliebenen Nationalen. Genau. Die Kreise rund um Burger zeichnen sich durch extreme Gewaltbereitschaft aus. 1960 stiegen sie in den Südtiroler Freiheitskampf ein und ließen ihn eskalieren. Ursprünglich richtete sich der Kampf gegen Infrastruktur, aber die Neonazis nahmen dann den Tod von Zivilistinnen bewusst in Kauf und mehr als 20 Todesopfer und zahlreiche Verletzte hat er bis heute als Freiheitskampf verharmloste Terrorismus gefordert. Auch die Freisprüche durch österreichische Geschworenengerichte und die Zeitungskommentare ließen gewisse Sympathien für die Bombenleger in der Öffentlichkeit erkennen und der Einfluss, den rechtsextreme Burschenschaften nach 1945 vor allem an den Hochschulen gewonnen hatten, wurde 1965 dann im Zuge der Affäre Borodajkiewicz in dramatischer Weise spürbar, als im April hunderte Studenten mit Hoch-Auschwitz-Rufen in Wien für die antisemitischen Professor der Hochschule für Wertehandel demonstriert und ein Antifaschist, der ehemalige KZ-Häftling Ernst Kirchweger, von einem Neonazi totgeschlagen wurde. Nach einer Schwächung der extremen Rechten in den 70er Jahren konnte schon 1980 wieder ein Achtungserfolg erzielt werden. Also Norbert Burger fuhr dann bei den Bundespräsidentenwahlen 140.000 Stimmen, also 3,2% damals, ein. Allerdings wurde dann seine NDP 8 Jahre später nach dem Verbotsgesetz endlich behördlich aufgelöst. Genau. Dann einen entscheidenden Markstein in der weiteren Entwicklung der rechtsextremen Szene bildete eben auch der Innsbrucker Parteitag der FPÖ im September 86. Da die tendenziell liberale Führung um Norbert Steger gestürzt wurde und Jörg Haider als Exponent des nationalen Flügels an die Spitze der FPÖ getreten. Nach der maßgeblich von Burschenschaften organisierten Kür Haiders zum FPÖ-Obmann war in der rechtsextremen Szene wieder Einheit angesagt. Bei der von Otto Skrinzi arrangierten geheimen Treffen zwischen Haider und NDP-Vorsitz Burger haben die dann im Juli 87 eine mögliche Zusammenarbeit besprochen und dann 88 die NDP wurde dann eben aufgelöst, aber da war sie ohnehin schon überholt, weil ein Großteil der Mitglieder und ein Kader schon den Weg zurück in die entliberalisierte FPÖ dann schon gefunden hatte unter Jörg Haider. Der stand während seines Aufstiegs und zum Höhepunkt seiner Macht für unverhohlenen Rechtsextremismus und Sympathie für ehemalige NS-Sympathisantinnen. Unvergessen blieben seine Aussagen zur ordentlichen Beschäftigungspolitik des Dritten Reichs und seine Lobesrede vor ehemaligen Angehörigen, die einen Waffen-SS in Krumpendorf 1995. Zitat: Es ist gut, dass es in der Welt noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben, die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Genau. Und dann der wohl wesentlichste Bruch im Umgang Österreichs mit der eigenen Vergangenheit vollzog sich dann eigentlich in den 80er Jahren und wurde wesentlich von der Affäre um Kurt Waldheim geprägt. Kurt Waldheim war 1986 Kandidat für die ÖVP, also für die Volkspartei in Österreich, für das Bundespräsidentenamt. Und im Vorfeld der Wahl ist dann bekannt geworden, dass er eben Mitglied des SA-Reiterkorps und des NS-Studentenbundes war. Und daraufhin wurde der Wahlkampf aggressiv eben geführt und die ÖVP schreckte auch vor antisemitischen Ausfällen zur Verteidigung eben Waldheims überhaupt nicht zurück. Zitat: Solange nicht erwiesen ist, dass er eigenhändig 6 Juden erwürgt hat, gibt es kein Problem. Von Michael Graf, ÖVP-Generalsekretär damals. Diese Waldheim-Affäre löste dann aber einen Nachdenkprozess über die angebliche Opferrolle Österreichs aus und Waldheim und seine Vergangenheit standen für die Unmöglichkeit, diese These aufrechtzuerhalten. Diese Veränderung schlug sich in die Rede des damaligen Bundeskanzlers Franz Vranitzky aus der SPÖ im österreichischen Parlament 1991 das erste Mal offiziell nieder, in der er sich zur Mitschuld von Österreichern an den Verbrechen des Nationalsozialismus bekannte. Also nur um sich das deutlich zu machen, das war Anfang der 90er, wo zum ersten Mal gesagt wurde, okay, es waren nicht alles Opfer der Nazis. Öffentlich. Genau. Es ist auch statistisch erwiesen gewesen, dass 44% der Österreicherinnen 1996 noch einen positiven oder ambivalenten Gesamteindruck vom NS hatten. Aber es ist halt schon ein Wandel zu erkennen in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel die Empörung, welche die Aussagen der Bundesräte Kampel, Deserteure seien zum Teil Kameradenmörder gewesen oder Gudenus erforderte die Überprüfung der Existenz von Gaskammern und zweifelte an deren Existenz im Dritten Reich auslösen, zeigen ihm auch, dass eine kritische Auseinandersetzung doch irgendwann ins gesellschaftliche Bewusstsein gekommen ist. Oder zumindest der Beginn dessen. Dann komme ich jetzt nochmal zur FPÖ, beziehungsweise später BZÖ und der Geschichte ab den 90ern. Und zwar hatte Haider ja in der zweiten Hälfte der 90er Jahre dann eine ideologische und personelle Verbreiterung sich verschrieben und nicht zuletzt die Partei regierungstauglich zu machen. Im Sommerloch 1996 entdeckte Haider dann den aggressiven Österreich-Patriotismus, der traditionelle, der die FPÖ seit ihrer Gründung und Haider seit seiner Kindheit prägende Deutschnationalismus erwies sich in der politischen Auseinandersetzung und für künftige Koalitionsbildungen zunehmend als hinderlich. Also da sieht man eben die politische Wende aus strategischen Gründen. Hinter dem demonstrativen, aber auf Dauer nicht durchgehaltenen Bruch mit den deutschnationalen Wurzeln standen vor allem populistische Motive. Es war die beschränkte Mobilisierungskraft des Deutschnationalismus, welche die FPÖ auf das österreich-patriotische Ticket umschwenken ließ. Also Anfang der 2000er Jahre waren sie ja auch an der Regierung beteiligt. Ja, nun, vielleicht so ein kurzer Einschub zu dem, was gestern Abend schon am Podium Jetzt sag's halt noch kurz, oder? Als eben diese Regierungsbeteiligung der FPÖ sozusagen feststand, dass halt in der österreichischen Bevölkerung viele Stimmen, viele auch von so, das sei ein Schritt zu einem neuen oder zu dem nächsten Faschismus, ein Rückschritt zurück in den Faschismus, seine faschistische Macht übernahm. Und da diese Stimmen dann sehr dominant waren in der Zeit, hat sich ein Politikwissenschaftler von der Uni Wien, der Thomas Schwieninger, dazu dahingehend geäußert, dass er das sozusagen kritisiert, diese Angst vor dem Wiederaufkommen des Faschismus, weil es eben gewisse historische Kontinuitäten zu faschistischen Machtübernahmen einfach nicht gibt. Also beispielsweise dieses verhasste Feindbild der parlamentarischen Demokratie, sondern dass es vielmehr genau das genutzt wurde, um an die Regierung zu kommen. Und fischt sozusagen von, also diese These, die gestern Abend andiskutiert wurde von Nikos Polanzas und seines autoritären Etatismus auf und beschreibt sozusagen die Regierungsbeteiligung der FPÖ als genau so ein Beispiel für autoritären Etatismus. Also der Polanzas beschreibt es als Vorgang des exzessiven Ansichtreißens sämtlicher Bereiche des ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens durch den Staat. Und also wir finden es wichtig, das zu betonen, dass es sozusagen diese artikulierte Angst vor einem neuen Faschismus gab. Gleichzeitig wichtig zu sagen, dass es eben nicht so war, dass es möglich ist, in dem Bezug nicht das Wort Faschismus zu benutzen, aber auch den Thomas Schmiedinger sozusagen vorzuwerfen, dass er sicherlich eher recht hatte in seiner Analyse, dass es sich ein Beispiel für diesen autoritären Etatismus handelte, weil er sozusagen versäumt hat, darauf hinzuweisen, dass es keineswegs ein Spezifikum rechtsextremer Parteien und Koalitionen ist, sondern dieser Vorgang sich halt der Platz, das es in den 70er Jahren beschrieben hat, immer im Zuge ökonomischer Krisen, auf die der Staat reagieren muss, vollzieht und eben kein Spezifikum der FPÖ jetzt ist. Ja. Genau, und aber 2005 gab es dann eine erneute Wende in der FPÖ und zwar wieder zurück zum offenen deutschnationalen und völkischen Bekenntnis als Ausdruck einer grundlegenden Reideologisierung der FPÖ, die sich in der Krise in personellen wie in ideologischer Hinsicht auf ihren Kernbestand wieder konzentrierte. Mit dem Wiederaufstieg scheint dieses Bekenntnis im Unterschied zu den 90er Jahren nun jedoch beibehalten zu werden, wobei es in der Öffentlichkeit gerne hinter der Ideologie von allerlei Bedrohungen vom rettenden Abendland versteckt wird, also auch auf das Christentum als Kultur bezogen sich die Freiheitlichen schon lange bevor sie Muslime als Bedrohung ausgemacht hatten. Der FPÖ-Vorläufer, wo ich vorhin erzählt habe, also der Verband der Unabhängigen, der VDU, hat sich ja schon 1954 zu den sittlichen Grundsätzen des wahren Christentums bekannt. Und gleiches gilt eben für die positive Bezugnahme auf das Abendland, die sich bereits, also 64 schon im Salzburger Bekenntnis der FPÖ findet. Also die FPÖ war zur Jahrtausendwende auch ein Sammelbecken komplett verschiedener sozialer Gruppen und unterschiedlich orientierter politischer, also konservativer, rechtsextremer, neoliberaler Strömungen und richtete ihre Politik und Propaganda auf die neue Heterogenität der Anhängerinnenschaft aus. Die Betonung des Bewegungscharakters der FPÖ trug dieser Entwicklung ebenfalls Rechnung. Dieser freiheitliche Weltanschauungsmix, der damals von neoliberal bis nationalsozial gereicht hat, war nicht bloß ein Ausdruck populistischer Strategie, sondern auch ein Spiegelbild innerparteilicher Fraktionierung. Diese wurde von Haider mit autoritärem Gestus am Aufbrechen gehindert. Nach seinem Rückzug, also Haiders Rückzug von der Parteispitze im Frühjahr 2000, der vor allem die Front gegenüber dem kritischen Ausland begradigen helfen sollte, war es daher nur mehr eine Frage der Zeit, bis die FPÖ ihren Widersprüchen zerbrechen sollte. Im April 2005 führten all diese Widersprüche schließlich zum endgültigen Bruch. Die Parteispitze und ein Großteil des FPÖ-Clubs im Parlament spalteten sich als BZÖ und FPÖ ab, nachdem sie erkennen mussten, dass sich im Bundesparteiverstand keine Mehrheit für den Ausschluss von Andreas Mölzer, der schon vorher erwähnt wurde, finden ließe. Also das BZÖ hat sich dann weiter der Regierungsarbeit verpflichtet und war eher rechtsliberal. Und die Rest-FPÖ war dann unter Heinz-Christian Strache, HC Strache eben, zum strammen Rechts- und strikten Oppositionskurs zurück. Wenn die FPÖ in ideologiekritischer Perspektive heute als rechtsextrem zu bezeichnen ist, sind dennoch nach wie vor nicht alle Wählerinnen und auch nicht alle Funktionärinnen der FPÖ derartig zu qualifizieren. Zum rassistisch-autoritären Motiv kommt die vage Unzufriedenheit und der oberflächliche Protest, den die autoritären Populisten sich nutzbar machen. Nach wie vor vermag die FPÖ jene populistische Lücke der Repräsentation zu füllen, die sich in einer Welt im Umbruch und ohne dessen angemessene politische Verarbeitungsmöglichkeiten aufgetan hat. Gelang es schon nach den Regeln der modernen Manipulationstechnik operierenden Haider, mit seinen vielfältigen und auch widersprüchlichen Inszenierungen ganz neue Wählerinnenschichten zu gewinnen, setzt Strache dieses Spiel mit den Stimmungen erfolgreich fort. Wie Haider damals schlüpft Strache heute in verschiedene Rollen. Also so gibt es zwar nur ein FPÖ-Gesicht, dafür aber ganz verschiedene Varianten für verschiedene Zielgruppen. Zum Beispiel präsentiert er sich mit Burschenschaftermütze auf dem Kopf für das rechte Klientel, mit Barett am Kopf als rechter Sozialrebell, Strache, für die unzufriedenen Arbeiter, für das junge Klientel als Partylöwe, Comicheld und Rapper, als fescher Popstar für junge Mädchen, als kämpferischer Christ mit dem Kreuz in der Hand für religiös Verängstigte und Türkenhasser, als selbsterklärter Retter Wiens für Nachfolger Prinz Eugens für die Wiener und als fahnenschwenkender Patriot für die Österreicher. Und tatsächlich gehört diese Wandlungsfähigkeit ja zum Kern des autoritären Populismus. Sie macht ihn derart eben flexibel und dynamisch. Aber eben wie vorhin schon auch erwähnt, ist Strache bei all der Vergleichbarkeit sicher kein zweiter Haider. Also Haider hat sich ja wirklich als so eine Art Führerperson präsentiert und konnte auch immer durchgreifen. Also der hatte einfach extrem viel Macht und man konnte auch von einer Haider-FPÖ sprechen. Aber ein Also die völkisch Kooperierten wissen zwar, dass sie einen charismatischen Agitator mit entsprechenden Führerqualitäten brauchen, um ihre Weltanschauung ins Publikum zu tragen und Stimmen zu mobilisieren, wollen ihm aber nicht mehr so viel Macht zukommen lassen und sich an eventuelle Eskapaden eben binden, so wie bei Haider eben. Und da gibt es dann noch jetzt ein paar Beispiele zu FPÖ-Plakaten. Genau. Dann ist